صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, unser Unterricht Safar habe ich schon Deutsch und wir machen weiter بإذن تعالى mit Erklärung von Riyad al-Salihin und wir sind barakallahu fikum bei Kapitel باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيح هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا, رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا, رواه أبو داود. إذن بارك الله فيكم, من آداب السفر أن الإنسان إذا صعد مرتفعا كالجبل أو الطائرة أو إلى غير ذلك فيقول الله أكبر إما مرة أو مرتين أو ثلاثة, وإذا نزل سبح مرة أو مرتين أو ثلاثة. لماذا؟ لأنه لما يصعد يقول الله أكبر حتى يشعر بالاستصغار أمام الله سبحانه وتعالى ويعلم كبرياء الله سبحانه وتعالى. يعني لو علوت أيتها النفس فإن فوقك من هو أعلى منك وهو الله سبحانه وتعالى, وأما النزول فهو سفول ودنو وذل, فيقول سبحان الله يعني أنزهه سبحانه وتعالى عن السفول والنزول لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء سبحانه وتعالى. طبعا الإنسان إذا كبر وإذا سبح بارك الله فيكم ما يفعل ذلك بصوت عالي, وسيأتي الحديث فيما بعد. يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب, أي الله سبحانه وتعالى ليس أصم ولا غائب, فذلك ما ترفعوا أصواتكم كثيرا و يعني هويدا هويدا بارك الله فيكم. أما الحديث الذي بعده وعنه كذلك قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فادى كبر ثلاثة, يعني كلما صعد كبر. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير, آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة أوفى على ثنية أي ارتفع. فدا هو بفتح الفاءين الغليظ المرتفع من الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني, قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم طوي له البعد وهون عليه السفر, رواه الترمذي وحديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب, يعني أرفقوا بأنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. طبعا هذا يعني من آداب السفر, من آداب السفر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. كابتن هندت آن زبسك ونزوى حديث باي ميا 982 ونبا أويش 975. Also wir haben hier sieben Hadithe Unterschied. Jabir berichtete, oder Entschuldigung, Takbir, Lobpreisung bei Besteigung von Gebirgspässen und Ähnlichem, und Tasbih, Lobpreisung beim Tasbih, Lobpreisung beim Absteigen, und das Verbot dabei, seine Stimme zu erheben. Jabir Radwallahu Ali berichtete, wenn wir einen Höhenzug aufstiegen, pflegten wir Allah mit Takbir zu preisen, das wird Allahu Akbar zu sagen. Und wenn wir absteigen, pflegten wir Allah mit Tasbih zu preisen, das wird Subhanallah zu sagen. Ibn Umar Radwallahu Ali berichtete, wenn der Prophet sallam, seine Heere einen Höhenzug hinaufstiegen, priesen sie Allah mit Takbir. Und wenn sie abstiegen, priesen sie ihn mit Tasbih. Das geht darum, Barakallahu fikum, sagt Allah khairan, wenn du zum Beispiel an einen Hügel kommst und du bist auf der Reise, oder du bist überhaupt, du bist unterwegs und du kommst an einen Hügel oder an etwas Höheres, dann sagst du Allahu Akbar. Einmal oder zweimal oder dreimal. Da brauchst du nicht natürlich laut sprechen. Und wenn du jetzt hier bist und du kommst runter, dann sagst du hier Subhanallah. Auch leise, nicht so laut. Warum sagt man Allahu, Allahu Akbar und sowas? Allahu Akbar, weil der Mensch, wenn er hochgeht, dann hat er jetzt so das Gefühl, dass er über die anderen ist. Und deshalb, der sagt Allahu Akbar, das wird Allah ist stärker und Allah ist über mir. Und wenn er runterkommt, der sagt Subhanallah, das wird Allah Subhanahu wa Ta'ala sieht mich und Allah Subhanahu wa Ta'ala ist über mir. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala hat die volle Macht, Subhanahu wa Ta'ala. Und Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, das ist eine Regel von den Regeln, wenn man auf der Reise ist. Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Die nächste Überlieferung, und zwar 984, Ibn Umar berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte bei der Rückkehr von der großen und der kleinen Wallfahrt, und wenn er einen hohen Zug bestieg oder ein geführtes Ödland betrat, dreimal Takbir zu rufen und anschließend zu sagen, es gibt La ilaha illallah, er allein ist der Ilah, er hat keinen anderen Partner, sein ist die Herrschaft und sein ist das Lob und er hat die Macht über alle Dinge. Wir kehren heim, reumütig, Allah dienend, uns von vor ihm niederwerfend und ihn lobpreisend. Allah hat sein Versprechen wahr gemacht und seinem Knecht, das wird unser Prophet Muhammad, geholfen und die verbündeten Feinde allein geschlagen. In einer anderen Version von Muslim steht, wenn er von einem Kriegszug eine Invasion der großen oder der kleinen Wallfahrt zurückkam. Das ist das Gleiche, aber das geht hier darum, dass er dreimal gesagt hat. Und er hat das Bittgebet von der Rückkehr gesprochen, sallallahu alaihi wasallam. Da braucht man natürlich das nicht laut zu sagen, auch barakallahu fikum, sondern ganz normal. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, ein Mann sagte zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ich beabsichtige zu reisen, berate mich. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu ihm, du sollst Allah fürchten und bei Besteigung jeder Höhe Takbir machen. Als sich der Mann entfernte, bat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn, O Allah, ich bitte dich, ihm die Entfernung zu verkürzen und die Reise zu erleichtern. Das bei Tirmidhi. Das ist auch das Gleiche, da braucht man nicht viel. Aber Musa al-Ash'ari berichtete, wir waren mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise, so pflegten wir bei jedem Tal, dem wir nachkamen, Tahlil, La ilaha illallah und Takbir, Allahu Akbar, laut zu rufen. Da sprach der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Leute, seid sanft und schont euch, denn ihr ruft weder einen Tauben noch einen Abwesenden. Er ist mit euch und er ist wahrlich der Allhörende, der Nahe. Das heißt, man braucht nicht viel laut sprechen, wenn man Takbir sagt oder wenn man Subhanallah sagt. Da braucht man nicht laut Takbir zu machen. Allah hört uns. Und da braucht man überhaupt nicht so laut zu sehen, zu sagen. Weil einige, die haben das laut gesprochen. Der Prophet sagt, das bedeutet, verschont euch. Allah hört doch alles. Und Allah ist mit uns, das ist eine Eigenschaft für ihn. Man sollte nicht sagen, wie. Er ist mit uns. Er ist näher zu uns als unsere Schlagadern. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist so nah. Und er hört alles. Und er sieht alles. Und er ist über seinen Thron subhanahu wa ta'ala. Alles zusammen. Sag mal, wie? Das wissen wir nicht. Das weiß er nur subhanahu wa ta'ala. باب استحباب الدعاء في السفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه داود الترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إذا ثلاث دعوات مستجابة الإنسان إذا دعا في السفر فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه والاستجابة تكون إما أن الله سبحانه وتعالى يعطيه في الدنيا أو أن الله سبحانه وتعالى يزيل عنه مصيبة من أصابع الدنيا أو أن الله سبحانه وتعالى يجعلها له ذخرا يوم القيامة ولكن هي مستجابة دعوة المظلوم دعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده طبعا إذا كان ذلك بحق Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Kapitel 172, und zwar das Bittgebet beim Reisen ist wünschenswert. Hadith 980 für euch. Abu Huraira berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, drei Bittgebete werden zweifellos erhört. Das Bittgebet eines ungerecht behandelten Menschen. Das Bittgebet des Reisenden und das Bittgebet des Vaters gegen den eigenen Sohn. Bei Abu Dawud Tirmidhi wurde das überliefert, bei Abu Dawud gibt es nicht gegen seinen Sohn. Das geht darum, Barakallahu Fikum, wenn man auf der Reise ist, dann wird das Bittgebet angenommen, inshallah. Und die Annahme des Bittgebetes von Allah subhanahu wa ta'ala ist an einer Form von drei. Entweder Allah gibt dir im Leben, oder Allah spart das für dich für den letzten Tag. Oder Allah verhindert etwas Schlechtes, was dir widerfahren könnte, durch dein Bittgebet. Deshalb, wenn man Bittgebet macht als Muslim, dann sollte man davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala hört und er hört subhanahu wa ta'ala das Bittgebet. Nicht, dass man denkt, ja, nein. Und wenn du auf der Reise bist, dann ist das eher eine Möglichkeit, dass Allah von dir annimmt, weil du auf der Reise müde bist, weil du Hilfe brauchst, weil die Reise schwer ist. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn man auf der Reise ist, versucht man viel mit Gebet zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم أو غيرهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إذا قال الإنسان هذا الدعاء بإخلاص وصدق فإن الله ينجيه ويكفيه الشر يعني إن نجعلك في نحورهم أي أمامهم تدفعهم عنا وتمنعهم من وتمنعنا منهم ونعوذ بك من شرورهم أي نلتجئ إليك من شر هؤلاء فالله سبحانه وتعالى أي احفظنا منهم ومن شرهم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا Das Bittgebet bei Angst vor Personen oder was anderes. Und zwar Abu Musa al-Ash'ari berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam pflegte bei Furcht vor Feinden zu beten. O Allah, wir setzen dich gegen sie in ihre Kehlen. Und wir nehmen Zuflucht bei dir vor ihnen Übeltaten. Das ist bei Abu Dawud al-Nasa'i. Also wenn du Angst hast und du denkst, dass die Leute dir was machen werden, dann sagst du dieses mit Gebet. Du sagst das aber mit Akhlas, also mit Absicht. Und mit Wahrhaftigkeit, Allah wird dich schützen und wird von dir annehmen. Und er wird dich der wird dir helfen. Was bedeutet Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim? Das heißt, wir tun, oh Allah, du bist vor uns und du verhinderst, dass sie uns was tun. Und wir suchen Zuflucht bei dir, dass du schützt uns und wir suchen Schutz bei dir. Und wenn du das wirklich mit Wahrhaftigkeit sagst und mit der richtigen Absicht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir das geben. Subhanahu wa ta'ala. Wie viele Hadithe sind das bis jetzt? Fünf. Mehr, oder? Ja. 79. Von 82. Oder bei mir von 7. 75. Das letzte, inshallah. Babu ma yaqul idha nazila manzila an Khawla binti Hakim radiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى يرتحل من منزله ذاك أو ذلك رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل وقال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من الشرك من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود. الحديث ضعيف بارك الله فيكم ولكن يكفي الحديث الذي قبله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يكفي الحديث خولا. إذا نزل منزلا كنت مسافر وأردت الراحة مثلا في مكان فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني أي أعتصم بكلمات الله التامات. والتمام هنا التام كونا والتام شرعا. فالله سبحانه وتعالى يحميك والاستعاذة بكلماته استعاذة بصفته سبحانه وتعالى. من شر ما خلق يعني التجو إلى الله بكلماته التامة من شر الذي خلقه. فمن قالها لا يضر شيء حتى يرتحل ما يصيب شيء. طبعا من قال بإخلاص وبإيمان وليس الإنسان يقول هكذا فقط مقولة لسان. نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Kapitel, das Bittgebet bei der Reise, Unterkunft, eigentlich das ist das Bittgebet, wenn du zum Beispiel an einen Ort kommst, was sagst du? Und zwar Barakallahu fikum Khawla bintu Hakim berichtete, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wenn jemand in einer Unterkunft ankommt und dann betet, ich nehme Zuflucht bei den vollendeten Worten Allahs, vor dem Unheil dessen, was er erschaffen hat. Dem wird nichts schaden, bis er jene Unterkunft verlassen hat. Das ist bei Muslim. Die nächste Überlieferung von Ibn Amr ist schwach. Barakallahu fikum. Das ist schwach. Schwache Überlieferung. Das brauchen wir nicht zu behandeln. Und zwar, barakallahu fikum, jetzt, a'udhu bi kalimati Allah al-tammati min shari ma khalaq. Das wird angenommen, du bist auf der Reise und dann machst du Pause und du bleibst an einem Ort halbe Stunde oder eine Stunde oder vielleicht einen Tag und so weiter. Dann sagst du dieses Bittgebet. Dir wird nichts passieren, wenn du dieses Bittgebet mit vollen Überzeugung vom Herzen sagst und wenn du das meinst und du, wenn du weißt, dass Allah dir hilft. Und du suchst Zuflucht bei den Wörtern Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist bei seiner Eigenschaft. Und man darf Zuflucht suchen bei Allah, bei seinen Eigenschaften, bei seinen Namen subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, wenn man dieses Bittgebet gesagt hat, die Wörter Allah sind vollkommen und vollendet. Und wenn du das sagst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich schützen, solange du auf der Reise bist oder, sage ich jetzt, in einem Unterkunft bist. Da stoppen wir hier. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Das nächste Mal machen wir inshallah dieses Kapitel zu Ende. Das nächste Mal reden wir über auch, barakallahu fikum, unter anderem Verbot, dass eine Frau allein reist. Tahrim, Safar al-Mar'a, li wahdiha.